herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd. Wir fahren heute auf Tour und zwar zum Gratis-Comic-Tag. Unsere Reise beinhaltet unter anderem die Ziele Münster und danach werden wir uns den ganzen Tag in Köln verdingen. Wir haben einen unglaublich schönen Tag erwischt mit einem richtigen Pisswetter. Das soll ab Mittag richtig scheiße werden vom Wetter. Arschkalt. Ungefähr so wie gestern mit Regenschauern. Also, ja, also wahrscheinlich eher stetiger Regen als immer so dieses Hin und Her. Gegen Abend auch Gewitter. Temperatur höchstens 17 Grad. Oh, ich freue mich schon. Und das geht den ganzen Tag noch so weit. Klingt klasse. Wir warten jetzt auf unseren Zug Richtung Konstanz. Münster, Recklinghausen, Köln. Heutige Reihung 1, 2. Was? Ja, Konstanz? Konstantinopel. Wir können auch alle anderen Verkehrsmittel benutzen. Nur nicht ICE, also kein Langstreckenverkehr. Richtig. Aber Straßenbahn und Busse und U-Bahn könnten wir theoretisch in Köln auch benutzen. Aber das habe ich, glaube ich, nicht, weil das bricht da andauernd zusammen. Und dann fallen irgendwelche Häuser ein, Leute sterben und Bücher. Das Stadtarchiv ist aber vor ein paar Jahren eingesunken, weil die angefangen haben, eine U-Bahn zu bauen, einen U-Bahn-Tunnel. Das ist bitter. Das ist richtig bitter, das war richtig böse. Hab's gehört. Wertvolle Wertvolligkeiten sind da. Oh, wertvolle Wertvolligkeiten. Oh, ich freue mich auf mein Frühstück. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Ich habe Essen, ich habe Trinken. Richtig. Ich habe Comics. Ich habe mich entschieden. Ich habe jetzt die beiden Bände von Deadpool dabei. Deadpool Illustrated und Deadpool The Marvel Universe. Ja, wir melden uns da gleich wieder, wenn wir im Zug sitzen, würde ich sagen. Weil hier ist gerade eine Durchsage und es wird gleich die Aufnahme. Bis die Tage. Ciao. Wiedersehen. Hier in Münster. Ja. Ja. Und der Comic-Planet Münster ist schon in Sicht. Und da sind Luftballons drauf. Schön bunte Luftballons. Schön viele Fotos. Niemals. Machst du Fotos von mir? Ja, ich hab zwei Megapixel. Comic-Planet Münster. Das ist der Schwesterladen von unserem Rheinenser Comic-Planet. Aha. Ich bin hier schon auf. Die Tür ist auch schon auf. So, wir lassen wir jetzt mal vorgehen. Comics. Ja. Und Star Wars-Figuren. Richtig. Soll ich da, nehmen wir weiter auf oder soll ich? Okay. Ganz schön voll. Das ist voll normal. Ihr kriegt ja auch Geschenke. Hallo. Hi. Hallo. Zwei pro Person. Also, ihr dürft gerne auch sitzen. Ja. Wir nehmen heute einen Podcast auf. Jo. Okay. Wir kommen aus Rheine. Das ist cool. Dann nehmt ihr nicht in Rhein auf? In Rheine sind wir jede Woche. Nein. Wir fahren heute bis nach Köln. Nur für den Gratis-Comic? Nur für den Gratis-Comic. Dann haben wir auch mal ein bisschen was zu sehen. Ich bin hier fahrt heute, genau. Genau. Wir machen auch schon immer mit, ne? Wir machen seit 7 Jahren damit. Seit Anfang an. Ja, cool. Jo. Gut, ich muss mich jetzt einen Moment kümmern noch. Guckt euch erstmal in Ruhe. Okay. Sagt ihr Bescheid. Ja, da hätten wir schon Fantasy-Comic. Elfen. Was der mit diesen komischen Schlümpfen da? Diese blaue Elfen? Worüber ich mich mal lustig gemacht habe? Wir haben ja auch schon beim Comic Room bestellt, deswegen haben sie auch eine ganze Menge. Das hast du dir bestellt übrigens, das hättest du. Das habe ich? Ja. Heute haben die, diesmal haben die wirklich eine gute Auswahl. So. Das finde ich auch, ist auch cool. Die letzten Male waren da viele das Comics, wo ich so ja, ja, genau das. Genau das. Wo ich so gedacht habe, scheiße, das interessiert mich gar nicht. Aber das meinen, ne? Mal, nee, wahrscheinlich nicht, aber würde ich auch nicht nehmen. Mal gucken, was in Deutschland da ist. Oh! Captain Midnight! Und Brain Boy. Ich glaube, ich nehme noch. Tobi, gibst du mir noch so ein Simpsons-Heft da, Bongo? Oder das hier? Das ist meine ganz dumme Frage. Wie viel darf man jetzt nicht? Zwei. Sorry, bist du mir nach für den Kaffee noch? Ich glaube nicht. Das sieht gut aus, dieses Epic. Hm. So ein Independent Super Comic, oder? Ja. Das sieht interessant aus. Das ist jetzt Comic-Akten. Das nehme ich erstmal. Sind ja noch bei anderen Comic-Shops. Ich hier, wie wir genommen haben. Grob weiß ich das noch. Nein, ich meine, gleich wieder aufsagen. Ich habe jetzt ein bisschen Glück, dass du das genommen. So, wem darf man gerade vorhelfen noch? Ich glaube, ich nehme mehr diese beiden Hefte. Das musst du mir nicht erzählen. Das machen wir gleich draußen. Ja, also. Entschuldigung, das ist ein Split schneiden. Ja, ja, das sind die Steffen so toll. Weil ich da andauernd von rede von diesem Comic. Genau. Ich rede von nichts anderem als von Split schneiden seit ungefähr 2 Jahren. Ich denke, das stimmt so nicht. Irgendwann später. So. Wir sind wieder draußen. Jo. So. Das kann ich haben. Schöner Laden, ein bisschen klein. Das Lustige an dem Laden ist ja immer, die haben da auf der einen Seite noch eine ganze Spülecke in diesem kleinen Laden. Da, wo jetzt in dieses Magic-Display steht. Also der Münsteraner Comic-Planet, der ist klein. Der Rheinländer Comic-Planet ist schon super klein. Hm. Der ist in den Aufenthaltsraum von unserem Comic-Planet nicht mitgerechnet. Kommt mir der hier eigentlich ziemlich größer vor. Von der Verkaufsfläche dürfte der größer sein. Ja. Aber wir haben eben die große Spielecke oben den Clubraum. Ja, den habe ich das ja. Das ist da hinten, da kriegen die 3 oder 4 Bierbänke rein. Wow. Und so ein bisschen. Das ist echt ein, ja, stimmt. Echt lächerlich wenig. Also ich finde den Rheinländer Comic-Planet da schon wesentlich angenehmer, weil du kannst dich dann ja auch einfach mal Nachmittag oder sowas oben in den Clubraum reinsetzen, um da entsprechend zu spielen. Dementsprechend, also ich, wenn ihr in Münster seid und ihr habt eine einfache Möglichkeit, nach Rheine zu kommen, dann geht lieber in den Rheinländer Comic-Planet. Oder? Ja. Ist ja jede Woche da, ne? Ich finde das ja. Stimmt. Max und ich trefft ihr da immer mittwochs ab 4 Uhr ungefähr, ne? Ja, stimmt. Wenn genau, ihr uns mal kennenlernen wollt. 5 nach 4. Wir haben aber auch Facebook. Du brauchst Tobi immer. Wie fast jeder heutzutage. Ja. Tobi hängt da noch in der Magic-Ecke rum. Was macht er da? Gibt es da auch noch Comics? Ja, der will ja unbedingt auch sehr viel Geld ausgeben heute. Das ist ja typisch Tobi. Ich will kein Geld ausgeben. Game of Thrones. Ich hab ein Deadpool-Heft. Oh, cool. Ich habe mal dieses Bongo-Heft mitgenommen vom 2014er für Comic-Book-Day. Wir haben ja beim Comic-Room bestellt und kriegen da noch irgendwie 22 Hefte die Tage. Aber ich habe dann hinterher festgestellt, dass da durchaus noch Hefte dabei sind, die man sich mitnehmen sollte. Und dazu gehört definitiv dieses Bongo-Heft. Ich finde die amerikanischen für Comic-Books immer so ein bisschen besser. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich die amerikanischen Verlage immer ein bisschen mehr Mühe geben als die deutschen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das da einfach auch stärker in der Kultur drin, keine Ahnung. Auch eine Sache, die ich verpasst habe, war das erste Heft von... Wenn du Bus vorbeilernen lässt. Akmo! Ja, das ist Großstadt. Münster, das ist doch keine Münster. Also, Entschuldigung, jetzt haue mich die Münsteraner. Das eher Müller-Ausgabe von Transformers versus G.I. Joe. Das ist, glaube ich, das Crossover, auf dem die 80er-Jahre Zeichentrickfilme-Fans immer gewartet haben. Das ist eine ganze Serie, die irgendwie bei IW läuft. Dann hat er noch auch Werbung wahrscheinlich für irgendwas. Ja. Trinkt mehr Milch. Ah. Keine Ahnung. Muss ich bei Zeiten nochmal nachschauen. Tobi zeigt uns da House of Tobi M. Tobi zeigt House of M. Ja, wenn wir den Geld ausgeben. Ja! dann habe ich mir noch, was ich immer fair finde, wenn man irgendwo gratis Comics sich abzieht, da in den Läden noch ein bisschen Geld auszugeben. Ich habe mir jetzt noch 3 Hefte geholt, die da auslagen, und zwar jeweils First, also erste Ausgaben für $1. Mhm. Das erste Marvel-Heft von den Transformers-Comics, Nachdruck von IDW, das gleiche nochmal von G.I. Joe, auch das erste Marvel-Heft, jeweils für $1, und das erste Heft von BPRD Hell on Earth, was da irgendwie auch für einen Dollar gab. Also entsprechend für 1 Euro. Für 1 Euro? Ja, das ist immer. Ah, da muss ich das, glaube ich, auch nochmal holen. Musst du auch nochmal holen. Musst du da noch eins holen? Ja. Und da hat er mir noch einen ganzen aktuellen Previews-Katalog reingelegt. Den kriege ich ja sonst gelegentlich auch von Ilona immer nochmal zugesteckt, wenn der abgelaufen ist. Mhm. Jetzt habe ich den aktuellen von Mai tatsächlich jetzt schon. Was immer ganz cool ist, weil das hat so ein Previews-Katalog hat ungefähr einen Wert von 4 Euro. Hier auf einmal Richard Löwenherz. Von Dani Books, glaube ich. Ne? Dani Books. Ja, Dani Books. Kann sein. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Also es ist das Mittelalter Zeiten, mit, ne? Tieren. So ein bisschen wie Robin Hood von Disney. Ja, das erinnerst stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, aber wirklich wie Robin Hood mit Disney. Stimmt. Das ist halt ziemlich cool gezeichnet. Ich mag den Stil. Das wer könnte gut sein. Wer das bezeichnet? Kann man das sehen? Also jetzt mal meinen Splint Französisch. Bertolucci, Italienisch. Bertolucci. Klingt wie ein Getränk bei einem Café von Italien. So. Könnte auf jeden Fall cool sein. Und dann hier noch ein Superhelden-Comic namens Epic. Ich auch. Du hast mir den gegeben. Ich hab noch nicht. Wolltest du noch einen? Ja, ich hab noch einen. Danke. Kriegen wir noch Geschenke? Super. Boah, Batman ist mein Rucksack schon voll. Ja. Gratis Geschenketag. Ja, gibt's dazu noch was Besonderes? Komm, du auch noch einen. Ich muss mal lesen, wie gut es ist. Also ich hab bei Major Spoilers hatten sie das Heft, weil vor ein paar Wochen schon in der Sendung alle anderen Verlage hatten denen die Hefte zugeschickt und hatten dann irgendwie ein Embargo draufgelegt, bitte noch nicht reviewen. Mhm. Und Comic Strip hatte vergessen, das Embargo da drauf zu legen. Oh. Dementsprechend haben sie das Heft schon reviewed und Rodrigo Lopez sagte, das wäre jetzt nicht so Bombe. Aber wir gucken uns die Hefte ja Ende der Woche nochmal an. Dann kannst du nochmal genau drüber reden. Das ist doch, glaube ich, die erste Ausgabe von mehreren Reden. Ja, das sollte die erste Ausgabe sein. Ja. Pilot Issue da. La la la la, Pausenmusik. Pausenmusik. La la la la la, Pausenmusik. Du hast noch Geld ausgegeben. Ja, das stimmt. Erstmal habe ich mir die ersten beiden Ausgaben von Nova geholt. Also ich habe die erste Ausgabe gelesen und ich fand es nicht so Bombe. Was aber einfach daran liegt, weil Nova irgendwie ein 12-jähriger Junge ist. Und ich mit diesen jungen Helden einfach nicht so viel anfangen kann. Gott sei Dank sind bei Marvel diese Sidekick-Charaktere jungen Leute nicht automatisch Sidekicks, was ich ganz angenehm finde. Ja. Aber ich mag Nova irgendwie, ist ja auch langweilig. Spider-Man hat ja auch so angefangen, praktisch. Ja, das tut sich normalerweise nicht. Würde ich so überhaupt auch nicht so Weltraumgeschichten lesen, aber so das... Und was ich auch ein bisschen doof fand, da war die Konzentration auf Guardians of the Galaxy, ist da sehr, sehr eng, also die sind sehr eng verbunden, die beiden Serien. Ja, das ist zum Beispiel etwas, was mich durchaus interessieren könnte. Ja, okay. Und wie gesagt, so mit den jungen Helden könnte ich durchaus was anfangen. Deshalb auch als nächstes die beiden ersten Ausgaben von Young Avengers. Was am Ende ziemlich multiversig wird, aber... Genau, ich habe da schon ein bisschen was gelesen. Dann Captain America, Ausgabe Nummer 1. Was ich, glaube ich, auch mal gehört habe, soll sehr Sci-Fi-mäßig werden. Das ist ganz schlimm. Also ich habe die erste Ausgabe gelesen. Ich habe sogar die ersten 4 Ausgaben gelesen. Mhm. Aber es hat sich irgendwann überhaupt nicht mehr verändert. Es war immer nur Captain America auf einem anderen Planeten. Und ich glaube, die ersten 4 Ausgaben habe ich damals auch verblockt gelesen. Das hat sich für mich nicht mehr stark genug verändert. Ja, okay, wir werden sehen. Ja. Hier ist Nova Ausgabe 1. So. Ich glaube, du hast von Young Avengers 1 auch die Scotty Young Variant-Ausgabe. Stimmt. Ne? Das ist ziemlich cool aussieht. Ich liebe, wie Hulkling da aussieht. Das sieht ziemlich cool aus. Oder hier oben, hier Wiccan. Das würde so ein Fett zu tragen. Und dann hier das letzte ist Avengers Nummer 1 von Jonathan Hickman und Jerome Opena. Das ist ziemlich cool. Tobi hat sich den ersten Band geholt auf Deutsch. Ich habe den ersten Band auf Englisch. Das gucken wir uns demnächst auch mal an im Podcast, wenn Tobi das endlich gelesen hat. Ich habe es gelesen, die ersten 6 Hefte von Avengers von 2013 sind hier, ne? Auch von 2012 schon. Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall jetzt Marvel Now. Ja. Schon von der ganzen Zeit. Ich fand es gigantisch gut. Also sehr Sci-Fi-mäßig, sehr viel Weltraum. Also nicht so earthbound, wie die Avengers früher waren. Ja, mal sehen. Ja. Wie es wird. Also Tobi steht schon mal an der Kasse, was nicht heißt, dass er nicht abgelenkt werden kann durch irgendwas, was er gleich sieht. Wir beobachten das mal. Werbung. So, ich habe bei den Randcomics habe ich jetzt eins aus den Staaten erwischt. Teen Titans Go und Scratch 9. Dann habe ich noch zwei amerikanische Erstausgaben von Deadpool von All You Marvel Now. Ja, das ist aber die 25, aber All You Marvel Now Erstausgabe. Ja, die Erstausgabe. Und das erste Nova Heft von Marvel Now aus Amerika. Ja. Hast du noch Geld ausgegeben sonst oder war das was? Das waren die 4 Euro dann. Ach, das war schon. Ich war erst überlegen, ob ich keine USA nehme, aber ich war mir unsicher. Und das läuft mir nicht weg. Tobi ist doof. Warum? Weil Kalle Schuhe großartig ist. Ja, okay, da magst du recht haben. Aber so viel muss ich haben wollen. Wobei Kalle Schuhe oder dass du doof bist? Sowohl als auch. So, wollen wir mal weitergehen. Kalle Schuhe jetzt mitnehmen sollen? Läuft ja nicht weg. Fuck. Kannst du auch noch? Nee. Die freuen sich, wenn du hier Geld ausgibst. Dafür ist da gerade das Comic-Tag da, dass du da hingehst. Ja, aber wir sind noch in 5 weiteren Läden. Wenn ich 5 weitere Läden nehme. Da gibt's keine Comics. Ich würde diesen Comic, ich würde diesen Podcast nicht weiterhören, der labert nur Scheiße. So, Tobias, mein Name. Wie lange arbeitest du schon für Nerd und Nerd? Morgen nicht mehr mitgerechnet. Wir gehen zum Bahnhof und fahren dann los nach Köln. Jetzt unser Ziel erreicht. Wir sind in Dortmund. Oh. Ja, wir sind im falschen Zug eingestiegen. Wir hatten Gott sei Dank Glück, dass wir eine kulante Schaffnerin hatten. Zugbegleiterin, sagt man, glaube ich, inzwischen. Die uns die Möglichkeit gegeben hat, noch umzusteigen. Also wir nehmen wahrscheinlich gleich von hier den nächsten Zug Richtung Köln. Du guckst aber gerade nach ein paar WLAN bekommen. Was? Ja, ich hab WLAN. Echt? Meine Damen und Herren, Reise nach Bochum und bitte S-Bahn Linie 1 ausgleisen. Jetzt wieder. Die nächste S-Bahn verkehrt um 11 Uhr. Ich alter Hacker. Okay, Max sag ich schon. Tobi hat sich gerade ins WLAN reingehackt. Aha. In den Telekom-Hotspot. Wir gucken mal, ob wir jetzt irgendwo in Bahnhofsnähe einen Comic-Shop noch finden hier in Dortmund. Also das nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Das war jetzt ein außerplanmäßiger Halt, wo wir ja eigentlich nach Köln wollten. Ich weiß aber nicht, ob der Zug, den wir sonst genommen hätten, auch in Köln gelandet wäre. In Dortmund gelandet wäre, Entschuldigung. So. Mal sehen. Gucken, ob Tobi sich jetzt in dieses WLAN reinhacken kann. Warten, bis der nächste kommt. Der steht jetzt hier. Okay, dann müssen wir zu warten. Tobi hat das jetzt richtig gemacht, was er eben falsch gemacht hat. Ja, ich bin falsch eingetippt, tut mir leid. Er ist eben falsch eingetippt. Wir sind einfach in einen IC eingestiegen und mussten jetzt umsteigen in Köln. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Aufenthalt in Köln. Dortmund, Entschuldigung. Dortmund und Köln. Jetzt versuche jetzt nochmal einen Comic-Shop hier zu finden. Da lohnt sich gar nicht. Lohnt sich wirklich nicht mehr. Also wir fahren auch gleich weiter. Von Dortmund bis nach Köln fahren wir dann nochmal irgendwie anderthalb Stunden fast. Stunde 12. Und du hast Hunger, hast gesagt, ne? Ja, ich habe vorher schon noch was. Ich glaube, gleich wenn wir in Köln sind, wird es auch langsam 12 Uhr sein. Ich habe noch was zu essen, du musst jetzt nicht. Wenn wir in Köln sind, ist es 12:45. Und wir können am Bahnhof bestimmt irgendwie Richtung Burger King oder so. Ja, dann wäre das doch die ideale Zeit eigentlich. Wir können von mir aus auch nach Subway oder KFC oder Kölner sonst was. Der Kölner Hauptbahnhof. Mein Mann! Der Kölner Hauptbahnhof bietet aber genug Gastronomie. Du musst doch nicht direkt am Bahnhof essen. Ja, weiß ich ja nicht, aber Agentur 88, da kannst du auch essen, aber nicht das. Da gibt es auch ein paar Leckerchen. Oder ein paar Schnitten. Nein, aber Kölner Hauptbahnhof ist cool, da kannst du nämlich Brötchen kaufen, Oliver Kalkofe treffen. Das habe ich auf der Homepage gesehen vom Kölner Hauptbahnhof. Da steht nämlich Oliver Kalkofe beim Brötchen kaufen. Lol. Ja, dann besser doch nicht. So. Ja. Wir können ja auch mal. Letzte Woche 66. Bei 11:45 heute ohne Halt in Bochum und Wattenscheid. Ersatzhalt ist Herne und Gelsenkirchen. Grund dafür ist der Notarzteinsatz am Gleis. Das ist der Grund. Wir fahren eh nicht nach Bochum. Warum ist Dortmund eigentlich so weit von Köln entfernt? Ich dachte, die wären so nebeneinander. Nee. Ich habe überhaupt keine Orientierung. Überhaupt nicht. Ich habe mich gewundert beim Plan der Reise, dass Köln so weit im Süden liegt. Ernsthaft? Ja. Ich dachte, du wusstest alles. Ich dachte, Quatsch, ich weiß doch überhaupt nicht alles. Das sagen immer nur alle. Ich behaupte immer alles zu wissen, aber das stimmt halt auch nicht. Okay. Und ihr sagt dann, einsteigen. So. Ist umsonst. Ja, genau. Wir können wirklich froh sein, dass wir so eine coole Anschaffung drin haben. Ansonsten hätten, cool, ansonsten hätten wir da sitzen können. Wir hatten so die pornösen Sitzplätze, ne? Ja. Wir sind durchgelaufen, haben uns irgendwo hingesetzt, da kam eine Gruppe Frauen an. Nach dem Motto, ja, das sind unsere Plätze, wieso müssen wir jetzt aufstehen? Ja, wir haben reserviert. Jetzt würden wir nicht drauf bestehen. Dann habe ich doch den coolen Spruch gesagt. Ja, aber dann würden wir auch nicht aufstehen. Das hast du gesagt. Ja. Wir haben uns eben hingesetzt und Max hat das mit einem mit seinem ganzen Charme gesetzt, sich neben einen asiatischen Mitbürger gesetzt. Ja, der sah koreanisch aus. Ja, in das. Ja, ja. Aber ich habe eine Frage. Deswegen, ja, nicht auch in Asien. Ich sagte nicht. Ich sagte asiatisch. Das ist. Frag mal Kim Jong-un. Korea liegt nicht in Asien. Erdkunde, weiß. So, dann würde ich sagen, warten wir auf den Zug. Und berichten dann in ungefähr anderthalb Stunden, wenn wir. Ich mag Züge! So, wir sind jetzt auch endlich nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden Zugfahren in Köln angekommen. Jo, das stimmt. Ich mache gerade noch irgendwie ein Foto von irgendeinem Laden, Kunstbar. Ja, die Kunstbar. Das muss man auf so einer Fernsehsendung, das rennen da Leute rum. Jetzt geh halt hin einfach. Das ist ganz faszinierend, wir stehen ja schon seit ein paar Minuten hier. Das ist ganz faszinierend zu beobachten. Die ganze Zeit rennen da Leute hin, machen Fotos von dem Laden. Eben weil das wohl Teil dieser Fernsehsendung ist. 50, 66, 18. Köln 50, 66. 99, 210, Berlin. Nein. Beverly Hills 90, 20, 91. Was denn jetzt? Köln 50, 67. Erzähl mal was über die Kunstbar. Ja, ist halt, wie gesagt, die Bar, die dem Alex gehört. Einer der Haupt... An dieser Stelle folgt eine vollkommen unnötige Erklärung über die Sendung Köln 50, 667, die ich total dumm finde. Weil sie dumm ist. Das waren jetzt Staffel 1 und 2 von Köln 1, 2, 3, 4, 5. Ich darf das ja gar nicht sagen, weil ich bin ja scheiße. Oh. Ich rede mich aber nach der Aufnahme, hör ich auf. So, wir waren jetzt auf jeden Fall schon bei Presse Ludwig. Das haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Wollen wir noch eben drüber reden, was wir gerade noch ergattert haben? Ich fang an. Ja, fang du mal an. Dann kann ich das jetzt einfach parken. Ach, stimmt. Bei Presse Ludwig konnte man die exorbitante Zahl von 5 Heften mitnehmen. Das erste Comic, das ich hier genannt habe, ist Horrorschocker. Von Weißblech. Ja, von Weißblech Comics. Das ist eine Sonderausgabe zum Gratis-Comic-Tag 2014. Pass auf, deine Tüte fliegt dir gleich weg. Okay. Okay, dann habe ich auf weiteres noch Rabbits. Das kommt von Thunfisch. Das ist der Comic zum Games Mega Event. Dann habe ich noch, ich glaube, das ist jetzt die letzte Jahr, was ich nicht dabei, ich glaube, es ist noch jedes Jahr dabei. Simpsons Comics für Unge habe ich hier von Bongo Comics. Danach habe ich hier das diesjährige DC-Heft über Forever Evil, Herrschaft des Bösen. Den Marvel-Beitrag zum Comic Gratis-Tag 2014, Infinity. Ja. Das waren meine 5 Hefte. geflogen. Hast du, hat irgendwer meinen Flyer vom gratis Comic-Tag eingesteckt? Hast du das Müllnehmen eingesteckt? Flyer? Und abgehakt hab? Ich hab nur meinen nicht gerade genommen, der ist noch neu. Ich kann gleich mal gucken. Kann ich den neuen haben, dann kannst du dir aber nachher einen neuen holen. Ich wollte eben abhaken. Ich auch. Ja, dann hakt doch deine ab und dann haken wir gemeinsam ab. Ich finde meinen jetzt nicht. Ich hatte meinen, irgendwer hat den eingesteckt. Irgendwer hat meinen Flyer eingesteckt, ihr Schweine. Ich lüge, ich habe ihn. Ha! Ich habe wieder schön für durcheinander gesorgt. Ja, also hier habe ich Maki, The Labyrinth of Magic. Das ist so ein bisschen orientalisch angehauchter Manga. Der ist ganz interessant. Muss ich mal gucken, ob er mir auch gefällt. Das ist übrigens so wie Aladdin. Ja, das stimmt wohl. Sehr passend. Dann als nächstes Infinity von Marvel. Das ist so ein mega Avengers-Crossover-Event, der da wohl momentan läuft in den USA. Das ist so windig hier. Das auch endlich mal nach Deutschland kommt. Mal sehen. Hab gehört, das soll ein bisschen langatmig sein. Dann Attack on Titan. Ein weiterer Manga ist im Moment anscheinend mega populär. Leider hat es in Köln nicht nur wie bescheuert geregnet, sondern es war auch noch wahnsinnig windig, sodass ich jetzt das hier einfach mal wegschneiden musste. Max erzählt noch davon, dass er den Ganghoband sich geangelt hat. Den habe ich mir auch geangelt. Und ich spreche dann noch von Bruno Brasil, was ich mir da auch rausgezogen habe bei Presse Ludwig. Wir machen uns jetzt auf die Reise zur Meyerischen Buchhandlung. Und da wartet eine etwas, naja, überraschende Überraschung auf uns, die uns sehr überrascht hat. Ja, also wir waren jetzt hier, wir sind jetzt gerade hier in Köln an der Neumarkt, an der Meyerischen Buchhandlung. Jo. Und wir haben es jetzt genau 16 Uhr und es ist nichts mehr da. Gar nichts mehr. Alles schon aufgekauft. Ja, es ist, irgendwie hatte ich jetzt erwartet, dass gerade in Köln viel mehr an Masse da ist, aber eben ist gar nichts mehr da. Finde ich schade. Ich denke, dass es daran liegt. Erstens sind wir sehr spät. Das kommt noch dazu. Und zweitens haben die mehrere Filialen. Und so eine Buchhandlung muss die ja auch immer bezahlen. Die werden gar nicht die Menge gekauft haben. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil ich mag den Laden auch nicht. Der ist mir viel zu groß. Ja. Also ich meine, fünf Etagen, drei oder vier Etagen. Drei Etagen. Ja, vorhin erst alles abgegrast. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Genres gibt und Bücher. Riesige Manga-Abteilung, aber zwei Regale Comics. Ein bisschen Donald Duck und Superhelden, aber dann irgendwie drei Regale oder fünf. Ein ganzes Flur mit Mangas und keine Ahnung. Und so viel Graphic Novel. Was? Auch sehr viel Graphic Novel, würde ich sagen. Ja, ja. Oh, der Appa. Okay. Egal. Ja. Wir versuchen jetzt nochmal, wahrscheinlich ist das der direkt zu sein wird, Pin-Up Comics zu erreichen. Ich glaube, der hat uns jetzt nur zugemacht. Wir können auch direkt nach Nippes fahren. Aber da ist auch nur eine weitere Meyerische Buchhandlung. Alternativ können wir auch direkt zum Fantastic Four Store fahren. Zum ersten den ganzen anderen Quatsch zwischendurch einfach mal weg. Weil da kommt nur noch eine weitere Filiale davon. Und der wahrscheinlich zuhabende Pin-Up-Store. Sollte das der andere sein, der zu hat, haben wir immer noch genug Zeit, zum anderen Laden zu fahren. Ja? Was sollst du machen? Dann fahren wir nämlich jetzt mit der 15, wie wir die erreichen, Richtung Köln U-Biering. Bier ist immer gut. So, bis gleich. Ja. Ja, wir waren jetzt gerade in Köln im Pin-Up. Das ist ein schöner Comicladen. Ich war sehr erstaunt über die Auswahl. Das waren sehr viele alte Sachen. Sag mal dazu, wann wir da angekommen sind. Ja, ich denke so ging Viertel vor fünf, halb fünf, Viertel vor fünf und der Laden macht um 16 Uhr zu. Und die haben extra lange aufgelassen, weil die wohl noch irgendwie Kundschaft hatten und gratis Comic-Tag Kundschaft. Die waren also schon relativ abgesammelt. Mhm. Ich habe noch ein paar US-Hefte gekriegt, ich fange einfach mal an. Es fängt gerade so dermaßen an zu regnen. Das ist so zu ja, Wetter da auch. Hinten unter dem Unterstand. Ne? Ich habe noch Hefte vom letzten Jahr, irgendwie Holzhof-Comics, das hatte ich letztes Jahr nicht bekommen. Dann habe ich irgendwas von Epsilon, Lucian Engelhardt. Das sah irgendwie total abgefahren aus. Das ist von Siegler und Suski. Dann habe ich dieses Jommeke, die Gurkenprinzessin. Dann habe ich was vom letzten Jahr irgendwie vom Free Comic Book Day noch World of RG. So ein Digest-Heft. Dann habe ich noch Yo Gabba Gabba. Ich weiß nicht, ob das von diesem Jahr kommt oder vom letzten Jahr. Steht hier irgendwie nicht drauf. Keine Ahnung. Unipress legt wohl keinen Wert darauf zu sagen, von welchem Jahr das eure Gratishefte sind. Aber Yo Gabba Gabba ist relativ cool. Und weil ich mir auch geschworen habe, ich würde in jedem Comic-Shop, in dem wir sind, auch ein bisschen Geld ausgeben, habe ich bei Pin-Up gekauft Marvel Essentials, Web of Spider-Man, irgendwie 500 Seiten, schwarz-weiß, für einen knappen Zehner. Ich denke, da kann man nichts mit falsch machen und es ist irgendwie auch eine abgeschlossene Sache. So, bevor ich hier nass werde. Yo, also von Gratis zu Comic-Tag 2014 habe ich hier von Terry Moore Strangers in Paradise. Terry Moore hieß der. Nicht Tony Moore. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Comic geht. Ja, ich habe das auch, ja. Ich habe einfach mal zugegriffen, weil ich noch einen Comic zur Auswahl hatte. Dann, wovon, ich glaube, du hattest dir das auch gehört, Bruno Brazil, der Hai, der zweimal starb. Irgend so eine Abenteuergeschichte, so wie es aussieht. Dann, die restlichen Comics sind, glaube ich, vom letzten Free Comic Book Day, kann das sein? Weiß ich nicht. Hier ist einmal Courtney Grumren. Grumren, ja. Grumren von Ted Neifei und. Ted Neifei, das ist glaube ich sein eigenes. Scheint, ja, scheint irgendwie so. Writer, so was Mystisches, um so ein Gothic-Mädchen zu sein. Nee, das ist so wie. Ich könnte es jetzt beschreiben, aber ich habe keine Lust zu reden. Ja. Kein Plan. Dann The Tick. Was ja irgendwie auch so ein Klassiker ist. Ja, kommt irgendwie aus den 80ern. Ja. 80ern, für 90er, weiß ich gerade gar nicht. Wird auf jeden Fall neu aufgelegt dieses Jahr. Gibt's, das ist das vom letzten Jahr, ne? Habe ich. Ja, das wäre das vom letzten Jahr. Ja. Ja. Also, ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Ich weiß hast du niemals die Fernsehserie gesehen? Ja. Da gab es eine Trickserie zu. Auch und eine Realserie. Zu meiner Zeit. Als es die gab, hast du schon gelebt, ja. Ja. Kommt aus den späten 90ern. Naja, okay, ich werde es ja sehen. Und dann hier noch Rise of the Magi. Magi. Ja, Magi. Englisch. Dann wird Magi. Das, wird das Magi ausgesprochen. Ich weiß. Ich weiß. Man sagt ja auch Magician. Ich gucke hier einfach mal rein. Ja, gut. Irgendein Comic über Zauberer auf jeden Fall. Hui. Könnte ganz interessant sein. Hat das auch Geld ausgegeben? Ja, dann habe ich mir noch ein League of Extraordinary Gentlemen Comic gehört. Century geholt. Century 1910 von Al Moore und Kevin O'Neill. Und da geht es hier um die Tochter von Captain Nemo, die dann irgendwie. Schon wieder? Ja, das ist ja der Anfang ihrer Geschichte, wie sie dann von ihrem Vater wegrennt. Da sind neulich schon mal zwei Bände rausgekommen, ne? Ja, neulich in. US, einmal Roses of Berlin. Gibt es auch in Deutsch beide, glaube ich. Ja, gibt es schon. Und dann war der andere, hilf mir mal auf die Sprünge. Heart of Ice. Oder Heart, Eis auf Heart. Ist denn nicht? Die Rosen der Berlin und Herz aus Eis. Ja, genau. Irgendwie sowas. Wollte ich mir auch schon vorholen, aber. Den einen haben wir doch gelesen. Welcher war das? Ich weiß immer nicht. Roses of Berlin haben wir gelesen. Ja, fand ich so langweilig und du fandest ihn so toll. Keine Ahnung. Ich fand ihn großartig. Hier war das Tobi. Ja. Ich habe dann hier auch The Tick von den New England Comics. Yay! Dann habe ich die US-Ausgabe Transformers vs. G.I. Joe. Die habe ich auch. Dann habe ich Mighty Morphin Power Rangers noch genommen. Die habe ich auch gern genommen, da habe ich dann aber gesagt, ne, leih mir von dir aus. Danach habe ich noch Lucien Engelhardt. Den habe ich auch. Das Comic, also das Cover sah irgendwie cool aus. Sieht sehr witzig aus. So. Dann habe ich noch von letztes Jahr U-Comics. Nummer 182. Ich habe heute noch Geld ausgegeben. irgendwie jeden Laden wollte ich... Warte mal kurz, dieses New Comics ist das erste neue Heft nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, von New Comics gewesen. Die haben damals aufhören müssen, ungefähr Ende der 90er Jahre, weil sich Leute beschwert hatten wegen zu viel Pimmel und zu viel Titten. Okay, dann habe ich irgendwie in jedem Laden, wo wir waren, habe ich schon gesehen, oh, das kann ich mir kaufen, oh, das kann ich mir kaufen. Wollte aber dann noch warten, dass dann noch mal was kommt, was ich unbedingt haben will. Und jetzt habe ich tatsächlich gefunden, was ich wollte. Einmal die neuen X-Men, ersten Sammelband, gestern und heute, also so heißt das auf Deutsch. Freitag und Samstag? Richtig. Und dann habe ich noch den ersten Sammelband von Fantastic Four von Marvel Now. Und ich bin froh, dass ich auch den ersten Band gekriegt habe. Weil ich mir gut war, habe den zweiten Band in den Finger gekriegt. So. Wir werden jetzt auch keine weiteren Läden ansteuern. Wir hatten zwar 5 Läden uns ausgesucht. Aber Tobi wird übergackt. Das hat mit Müll gar nichts zu tun. Ein weiterer offener Laden wäre aber noch eine weitere mayerische Buchhandlung. Das andere wäre der Fantastic Store unten im Süden von Köln gewesen. Der macht aber schon um 6 Uhr zu. Wir haben jetzt irgendwie schon 4:45 oder 5:20. Das heißt, wir wären mit der halben Stunde, die wir dahin noch bräuchten, nicht mehr pünktlich da. Das schaffen wir zeitlich, glaube ich, nicht mehr. Außerdem wollen wir irgendwie auch noch mal gegen 8 Uhr zu Hause sein und dann müssen wir den nächsten Zug Richtung Heimat nehmen. Das heißt, unser gratis Comic-Tag endet hier heute. Und zwar irgendwo in der Ritterstraße in Köln. Komplett, also wir können da hinten den Kölner Dom sehen. Der ist aber relativ groß. Das heißt, wir könnten eigentlich auch zum Hauptbahnhof laufen. Ist das okay? Es gibt, so eine große Kirche gibt es in Köln nicht zweimal. Das ist mir klar, aber... Ich meine, der Kölner Dom ist groß, aber das ist maximal ein Kilometer. Und Tobi möchte heute noch was essen in Köln. Richtig. Also die Strecke fahre ich jetzt nicht noch mit der U-Bahn. Nein, da laufen wir. Und dann laufen so, wir. Wir laufen das also das gestern. Das sollten wir für die Schicksal aufnehmen, dass Steffen da schon U-Bahn zu fahren und generell die Verkehrsmittel zu nehmen, dass man sonst fahren kann, richtig, laufen möchte. Richtig. Das muss was heißen, weil ich bin eine faule Sau. So. Das soll ich so nicht sagen. Aber ich bin wirklich ehrlich. Das heißt, wir stehen hier noch unter dem Abdach von diesem Black Diamond Record Store. Sieht irgendwie cool aus. Der einfach ein verdammt cooler Laden ist, wie es aussieht von draußen. Black Music Diamond. Machen wir noch ein bisschen Werbung hier für den Laden. Black Diamond Records geöffnet. Schallplatte. Wie bei Oma unterm Sessel. Sehr alt. Woher weißt du, wie es bei deiner Oma unterm Sessel aussieht? Ja, ich hab da schon mal also an ein oder andere Router fallen lassen. Dann muss man natürlich unterm Sessel gucken. Möchtest du noch mal eben sagen, wie man uns erreichen kann? Das weiß ich nicht auswendig. Das ist aus dem Kopf. Ich versuche mir auf die Reihe zu kriegen. Ihr könnt uns schreiben bei, oh Gott, Twitter, @nerdnerd_de, das bin ich. Bei ADN, solange bis der Laden explodiert, weil das ist demnächst soweit, @nerdnerd. Weil die sind fast pleite. Bei Facebook findet ihr uns unter NerdNerdNerd Podcast. Der Blog liegt bei nerdnerdnerd.blogsport.de. Hallo, wir machen eine Podcast-Aufnahme. Hab ich noch irgendwas vergessen? AN? ADN habe ich gesagt, aber der Laden explodiert ja bald. Oder implodiert. Whatever. So, wenn euch noch was einfällt, wie wir uns erreichen können, E-Mail! Ja. nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Das ist. Und die Polizei! Also die Polizei. Ah, schnell verstecken, ihr Comics geklaut! Ah! Mein Comic gratis! Wir sollten uns selber verhaften. Und wie jemand liest, ist meinen letzten Schokoriegel. Ich mein's ernst! ich lese mein Comic jetzt! So. Das waren 10 Minuten für den Arsch. Nee, das ist schon alles in Ordnung. Das ist typisch Nerd. Wir hören uns aber die Tage nochmal wieder, weil wir werden uns gegen Wochenende, wir kriegen ja auch noch die Lieferung vom Comic Room Hamburg, wo nochmal der zweite Sprung gratis Comics mit dabei ist, werden wir uns nochmal hinsetzen. Und wir werden die Hefte, die wir heute uns eingesammelt haben, auch alle nochmal besprechen. Und ich glaube, Max und ich, wir haben beide ja auch nochmal Hefte in Reine. Ne? Hast du lange gedacht, die Hefte vorzubestellen, Max? Ja, bestimmt. Also vergessen. Bestimmt vergessen. Und dann garantiert vergessen. Max ist clumsy. Da, setz Max. So, auf Wiedersehen. Macht uns keine Schwierigkeiten. Benehmt euch so, wie wir uns benehmen würden. Tut nichts. Finger weg von den Drogen. Denkt an die Kinder. Alles ist gut, solange ihr wild seid. I'm having a party. Everyone can come. The way you're invited, you seem pretty fun. I've got a massive sound system, biggest in the world. DJ spins all the tunes that will make you move. I don't need a reason to get down, but if it's your My party. My party's on. My party's on. You gotta come. My party's on. You don't have to bring extra food. I've got it all laid out. Cake and jelly and ice cream. Enough for everyone. No matter what you're into or what you look like. Even if you don't know us, you're gonna have a good time. I don't need a reason to get down. But if you're getting married, you're still welcome to come round. Boku no dream party, yeah. 音楽スタート踊り出す。ここは crazy, みんな crazy. Let's get the party started now. 飲んだり食べたり喋ったり輪になって座ってる。あそこではビデオゲーム、風船投げてみんな笑って。 I don't need a reason to get down. So whether it's New Year for you, you're welcome to come down. My party. My party's on. My party's on. You gotta come. My party's on. My party, hey, hey, hey. My party's on. My party's on, you gotta come. My party's on. My party. My party's on. My party's on, you gotta come. My party's on. My party's on. Schalalala. Schalalalala. Ja, so, Bonus-Track, wir sitzen jetzt hier Bonus-Track, wir sitzen jetzt hier in Münster fest, weil wir irgendwie aus Dummheit unseren letzten Zug irgendwie verpasst haben. Du, ganz ich knapp. Wusste das. Hast du gewusst, dass wir von Gleis 2 fahren können? Ja. Boah, ich komme gerade noch irgendwelche... Comic-Shop reloaded. Komm, genau. Nee, wir sitzen jetzt hier noch ein paar Minuten fest. Wir sind. Ich hatte eigentlich... Ja, super. Ich hatte eigentlich geplant, dass wir so irgendwann gegen halb neun oder sowas zurück in Rheine sein würden. Hat extra meine Eltern dann noch angewiesen, weil ich wollte eigentlich, also er läuft schon seit 20 Minuten mit meiner Mutter auch wieder den Eurovision Song Contest gucken. Das kann ich jetzt vergessen, den sehe ich also frühestens ab halb elf. Ich habe hier auch nichts verpasst, natürlich nicht, aber... Nach von Vivien. Jetzt ist es halt so, dass wir um ungefähr 8 nach 10 in Rheine sein werden. Und es könnte auch unter Umständen daran liegen, dass wir damit noch eine Stunde verloren haben. Aber woran das liegt, das kann ich euch leider auch nicht sagen. Ja, das sind bestimmt Illuminaten oder... Und Nasan Eckes! Und gegen Kuckucksklan. 9 von 10 Illuminaten und Nasan Eckes. So, also ich glaube, ungefähr eine Dreiviertelstunde ist der Gratis-Comic-Tour-Tag dann auch endgültig beendet. Puh! Möchte noch eine Stunde weg sein? Was denn? Sollte ich nicht seit einer Stunde fertig sein mit dem ganzen Plan? Wir sollten eigentlich vor einer Stunde... Ich wollte eigentlich schon lange unter Dusche gestanden haben und jetzt vor meiner Mutter im Sessel sitzen und mit ihr Eurovision Song Contest gucken. Ich weiß gar nicht, was sie da schreibt. Dann mach doch mal an, tipp, um anzulesen. BRD startet erst an 12. Stelle. Schafft er noch. Hast du gepetzt bei deiner Mama, dass ich spät komme? Deine Mama kann mich nicht leiden. Erzähl ja nicht so viel von mir. Deutschland. Ach so. BRD ist die Kurzform für Bundesrepublik Deutschland. Der Staat, in dem du lebst. Ja, jetzt verstehe ich das auch. So viel weiß ich noch. Das war jetzt der Bonustrack. Tobi, ist noch irgendwelche Bonus-Track, Ekel? Bonustrack, ja. Sieht ja, der noch weiter zu auf? A, zu dem O, zu dem... Ich hoffe, der hat jetzt noch aufgenommen. Ja, hat er. Das ist einfach nur die andere, auf die andere Ebene. Ja, gut. So, Bonustrack zu Ende. Auf Wiedersehen. So, ciao. Und Cheerio.